Suratul Saf, die Reihe. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwa al-azizul hakim. Ya ayyuhal ladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Allah preist, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und er ist der Allmächtige und Allweise. Also ob oben im Himmel oder unten auf der Erde, alles preist Allah. Ja, jede Sura wird mit der Tasbih Allahs begonnen, haben wir jetzt schon gemerkt, seit einigen Suren, erinnert uns immer und immer wieder an das Lobpreisen Allahs. O, die ihr glaubt, warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? Also etwas sagen und was anderes machen, zwischen Wort und Tat zu sehr sich unterscheiden, das ist doch etwas, was die Munafiqin tun. Shaitan tut das doch so, das haben wir auch schon gelesen, er verspricht etwas, tut aber was anderes. Viel reden und nicht umsetzen, mit großem Elan sprechen, aber dann eigentlich gar nichts tun. Den Gläubigen steht es nicht zu, sich so zu benehmen. Welch schwerwiegende Abscheu erregt es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Gewiss, Allah liebt diejenigen, die auf seinem Weg kämpfen in Reihe, als wären sie ein zusammengefügter Bau. Ja, da gibt es ja auch ein Hadith, dass die Gläubigen sind zueinander wie eine Mauer und der Gesandte Allahs hat die Hände ineinander, die Finger ineinander verschränkt, dass sie gehören so zusammen, die stehen beisammen wie eine festgefügte Mauer. Genauso heißt es auch in vielen Hadithen, die der Gesandte sallallahu alaihi wasallam über die Vorzüglichkeit der Reihenbildung im Gebet geäußert hat. Dass die Barmherzigkeit von Allah auf diese herabkommt, die Malaika bitten für diese, die in geraden Reihen stehen, im Gebet oder auch in der Schlacht, irgendwo, wo es um Disziplin und Zusammenhalt geht, dort das auch zu machen und das zu äußern, indem man sich mit in die Reihe begibt, ist das etwas sehr, sehr Löbliches. In einem Hadith heißt es sogar, der Sinn fällt mir jetzt gerade nur ein, dass wer die Lücke füllt im Gebet, in den Gebetsreihen, dass Allah ihn um Stufen erhöht. Ja, warum? Wie wir schon mal besprochen haben. Das zeigt nämlich die Flexibilität des Menschen, dass er nicht starr ist, nicht stur ist, dass er auch weich sein kann, dass das Allgemeinwohl und in diesem Sinne dieses gerade Machen der Reihe ihm wichtiger ist als die Tatsache, dass er sich nicht bewegen muss oder nicht bewegen will. Und eine Wand, damit die Steine zusammenkommen und eine Wand bilden, müssen die Steine auch sich einfügen können. Manchmal ist sogar nötig, dass man den einen Stein ein bisschen zusammenstutzt, ein bisschen abschneidet. Die unteren Steine müssen mehr Gewicht tragen als die oberen Steine. Jeder hat seine Rolle zu spielen, aber sie bleiben festgefügt zusammen. Wenn dieselbe Menge an Steinen irgendwo aufgehäuft auf einen Haufen legen würde, dann würde sie gar nichts nützen. Die Kinder würden kommen und hier einen wegtreten und da einen wegtreten, spielen und in allen Himmelsrichtungen wegwerfen. Und der ganze Haufen würde nichts nützen. Im Gegenteil, das stört sogar auf dem Weg, wenn so ein haufenloser Steine da herumliegt. Dieselben Steine, wenn sie zusammengefügt eine Mauer bilden, eine Wand bilden, dann ist sie auf einmal etwas Nützliches, etwas Starkes, was man auch nicht einfach so verletzen oder wieder kaputt machen kann. Und als Musa zu seinem Volk sagte, also Bani Israel, O mein Volk, warum fügt ihr mir Leid zu, wo ihr doch sicher wisst, dass ich Allahs Gesandter an euch bin? Als sie nun abschweiften, ließ Allah ihre Herzen abschweifen. Das passiert nämlich, wenn eine Gemeinschaft ihren Propheten Leid zufügt, nicht gehorcht, belästigt, immer wieder unnötige Einwände macht, zeigt, dass sie nicht willig ist, nicht gerne gehorcht. Was passiert dann? Das Herz schweift ab. Und wenn das so ist, dann lässt Allah diese Herzen noch mehr abschweifen. Und Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Und als Isa, der Sohn Maryams, a.s., sagte, O Kinder Israels, gewiss, ich bin Allahs Gesandter an euch, das bestätigen, was von der Tora vor mir offenbart war. Und einen Gesandten verkündend, der nach mir kommen wird. Sein Name wird Ahmed sein. Als er nun mit den klaren Beweisen zu ihnen kam, sagten sie, das ist deutliche Zauberei. Also er berichtet von dem Propheten, der vor ihm war, indem er die Tora erwähnt, und er berichtet von dem Gesandten, der nach ihm kommen wird, der Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein wird, und er nennt hier seinen besonderen Namen Ahmed, der viel Gepriesene, und es kann auch heißen, der viel Allah preist. Also Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Allah viel gepriesen oder er selber ist der oft Gepriesene, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil er die schönsten Eigenschaften, den besten Charakter hatte. Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah Lügen ersinnt, während er zum Islam aufgerufen wird? Und Allah leitet das Volk der Ungerechten nicht recht. Was wollen diese Ungerechten? Sie wollen gern Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen, also so viel dagegen reden, so viel Lügen verbreiten, so verleumden, so viel Propaganda dagegen aussprechen und verbreiten, dass das Licht Allahs schließlich erlöschen soll. aber Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Das ist Allahs Sache, das ist Allahs Din, das ist die Wahrheit. Und Allah hat gesagt, siegen werde ich und mein Din wird siegen am Ende. Die Wahrheit wird siegen, die Wahrheit überkommt immer das Nichtige und das Falsche. Und stellt euch mal vor, so viel Propaganda, wie heute auch zum Beispiel gegen Islam gemacht wird. Das ist Allahs Wunder, dass Islam trotzdem noch besteht und Menschen trotzdem noch zum Islam, in großen Mengen zum Islam kommen. Wenn es irgendeine andere Sache sein würde, stellt euch nur ein Unternehmen vor, ein Großunternehmen, Milliardenunternehmen, gegen welches solche Propaganda bombardiert werden würde, die würden nicht mal 2 Tage bestehen können bei so viel Lügen und Verleumdungen, weil die Leute das auch glauben. Was oft gesagt wird, wird schließlich als Wahrheit akzeptiert, obwohl es nicht die Wahrheit ist. Aber das ist Allahs Sache hier. Und auch wenn sie noch so wollen, und das gab es immer schon, Propaganda gegen Islam gab es immer schon und wird es auch noch geben. Aber das ist Allahs Arbeit. Und Allah möchte sehen, wer seiner Arbeit hilft, wer dafür da ist, um seinen Dien zu verbreiten. Aber Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. O die ihr glaubt, soll ich euch auf einen Handel hinweisen, der euch vor schmerzhafter Strafe rettet? Also ihr sollt etwas geben und dafür gibt Allah euch, dass ihr von der schmerzhaften Strafe gerettet werdet. Nämlich was sollen wir tun? Ihr sollt an Allah und seinen Gesandten glauben und euch auf Allahs Weg mit eurem Besitz und mit eurer eigenen Person abmühen. Das ist besser für euch, wenn ihr nur wisst. Abmühen, wie soll das besser sein? Für uns ist das Wort bequem und faulenzen und ausruhen, das sind bessere Worte für uns. Aber Allah berichtet uns hier, dass ja, jetzt müht ihr euch kurz ab, aber im nächsten Leben werdet ihr euch dann ausruhen können. Und auch in diesem Leben schon, diese Seelenfrieden und diese Herzensruhe, die Allah denen gewährt, die wissen, ich habe das Richtige gemacht. Das ist eine ganz besondere Ruhe, die den Lügnern, den Tyrannen, den Unrechthandelnden niemals zuteil wird. Was verspricht Allah uns also dafür, wenn wir das tun? Das ist ja ein Handel von 2 Seiten geschlossen. Wir geben das und der andere bezahlt uns dann mit diesem hier. Dann wird er euch eure Sünden vergeben und euch eingehen lassen in Gärten, durcheilt von Bächen und in angenehme Wohnungen in den Gärten Edens. Das ist der großartige Erfolg. Das heißt, wir bemühen uns für eine kurze Zeit und Allah belohnt uns mit Ausruhen für die Ewigkeit. Wir bemühen uns mit dem, was Allah uns gegeben hat und Allah belohnt uns für die Ewigkeit mit noch mehr von dem, was er uns schenken und gewähren wird. Also ist das doch ein guter Handel, das ist ein profitabler Handel und der Nutzen ist allein nur auf unserer Seite. Was wird Allah uns noch geben? Und noch eine andere Huld, die ihr liebt, wird euch gewährt. Hilfe von Allah und ein naher Sieg. Also auch im Diesseits werdet ihr schon die Früchte dessen ernten, wofür ihr euch eingesetzt habt. Ist das nicht so? Dass egal, was man in diesem Leben auch erreichen will, du willst eine Sache, eine Sportart erlernen, du willst irgendetwas meistern, eine Wissenschaft, eine Fähigkeit, eine Eigenschaft dir erwerben, du musst dich doch dafür bemühen. Und dann wirst du auch Früchte ernten können. Das versteht jedes kleine Kind, dass die Bemühung ist die Voraussetzung, um etwas zu erwerben. Deswegen jeder, der euch von einem schnellen Rezept erzählt und der schnellen Lösung spricht, der erzählt nicht die ganze Wahrheit, sondern die Bemühung muss erstmal bezahlt werden. Und verkünde diese frohe Botschaft den Gläubigen. O die ihr glaubt, seid Allahs Helfer, so wie Isa, der Sohn Maryams, zu den Jüngern sagte, wer sind meine Helfer auf dem Weg zu Allah hin? Was für eine, subhanallah, was für eine Frage. Allah braucht ja keine Helfer. Was ist dann damit gemeint? Helfer der Sache Allahs, der Religion Allahs. Isa a.s. fragt, wer wird mit mir diese Botschaft verbreiten? Die Jünger sagten, wir sind Allahs Helfer. Gibt es einen schöneren Titel als diesen? Allahs Helfer zu sein? Der Helfer der Sache Allahs zu sein? Für alles Gute, Gerechte, Wahre, Barmherzige, Milde, Schöne einzustehen? So glaubte ein Teil von den Kindern Israels, während ein anderer Teil ungläubig war. Da stärkten wir diejenigen, die glaubten, gegen ihre Feinde, und so bekamen sie die Oberhand. Ja, und wenn man den Überlieferern glauben will, die es da gibt, dann waren das sehr wenige Jünger von Isa a.s. Sagen wir mal mehr als 10, bei den Christen sagt man 12. Wir können das nicht sicher bestätigen, wir können es aber auch nicht verleugnen. Wir wissen es nicht, weil es nicht sicher überliefert worden ist. Aber es waren auf jeden Fall sehr, sehr wenige. Es war die Minderheit. Aber schaut mal, diese Minderheit, wie sie den Dien weiter verbreitet hat. Auch wenn heute sich mittlerweile aus unserer Sicht in Christentum dann Neuerungen eingeschlichen haben und hier und da vom rechten Weg abgeirrt wurde, aber der Name von Isa und der Name dieser eigentlichen Botschaft ist doch noch übrig. Also es wurde was dafür getan und dafür geopfert und sich bemüht, diese Botschaft weiterzugeben. So wird eine Sache verbreitet. Schaut mal, geht in irgendeinen Laden auf dieser Welt, jeder weiß über ein bestimmtes Getränk Bescheid, das ich jetzt gar nicht nennen möchte, was aber sehr, sehr süß ist und sehr, sehr ungesund ist. Und jeder kennt das in den ärmsten Ländern bis zu den reichsten Ländern. Warum? Weil da mehrere tausende Leute arbeiten, wie eine Mauer, muss man sagen, um dieses Produkt zu vermarkten, um es zu produzieren, um es zu finanzieren, um es zu vermarkten, um es zu verpacken, um es zu verkaufen, etc., etc. Das heißt, es sind viele Bemühungen da, die gemacht werden müssen, damit es zu einem Ergebnis kommen kann. Wo sind heute die Iman-Leute, die diese Sache von Allah, diese Arbeit Allahs, als eigene Arbeit ansehen und dafür sich so einsetzen und bemühen, als ob es um ihr eigenes Interesse gehen würde? Und letztlich geht es ja um unser eigenes Interesse, nur die Ergebnisse für uns selber sehen wir vielleicht nicht sofort und wir sind ungeduldig und möchten sofort ernten. Ja, Hilfe leisten kann man ja auch an verschiedenen Orten oder verschiedenen Umständen. Zum Beispiel jemand fragt euch, den ihr nicht so gerne mögt, kannst du mir in dieser Sache helfen? Dann empfindet ihr diese Hilfeleistung als Bürde. Helft vielleicht auch gerne, aber ihr macht es schnell und wollt das eigentlich schnell loswerden. Und dann gibt es jemanden, den ihr wirklich mögt, eure beste Freundin oder eure Tante oder eure Schwester oder wer auch immer. Und die bittet euch, kannst du mir beim Packen helfen oder bei dieser Sache oder beim Einkaufen. Und ihr betrachtet diese Hilfe als eigene Arbeit. Als etwas, was ihr so tut, als ob ihr es für euch selber tun würdet. So muss man der Sache Allahs dienen. So viel geben, so aufrichtig sein, so bereit sein, so verlässlich sein, als ob es um dich selber ginge. Und noch mehr. Wir lieben den Gesandten mehr als uns selber. Wir lieben Allah noch mehr, als dass wir uns selber lieben. Diese Hawariyun waren also so gesegnete Leute. Haur ist das Weiße. Und man sagt, sie hießen so, weil sie entweder sehr weiße Kleider hatten, andere sagen, weil ihre Herzen sehr rein waren. Ihre Herzen waren sehr rein und das mussten sie auch wirklich gewesen sein, weil in solch einem Umstand, wo keiner gläubig ist, rechts und links nur Feinde da sind, die den Gesandten sogar dann töten lassen wollten. Isa a.s. sollte ja nach deren Plan gekreuzigt werden. Allah hat ihn gerettet, aber sie hatten das vor. Und in diesen Umständen zu sagen, nein, wir stehen bei dieser Sache, wir nehmen diese Sache entgegen und geben sie so weiter, als ob es um uns selber gehen würde, als ob das unsere Sache wäre, nicht die Sache für jemanden. Wir sind die Helfer Allahs. Und das muss man wirklich sagen, auch heute noch sind Missionare wirklich bekannt dafür. Hier geht es nicht darum jetzt, ob die Botschaft noch intakt ist oder nicht. Das ist ein ganz anderes Thema. Und wir als Muslime haben unsere bestimmte Ansicht dazu. Und manche Dinge können wir mit unserem Glauben nicht vereinbaren. Das ist alles ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz, Missionare sind bekannt dafür, dass sie in den härtesten aller Umständen jahrelang leben, in den tiefsten Slums in den ärmsten Gebieten auf dieser Welt, die Sprache des Landes lernen, die Bücher in die Sprache des Landes drucken. Dafür muss man so viel, es muss gedruckt werden, es muss korrigiert werden, es muss finanziert werden, es muss verbreitet werden, es muss präsentiert werden. So viele Dinge müssen passieren, bis solch eine Arbeit möglich ist. Wie viele Menschen arbeiten da auf Opferlevel, also bereit auch einzustecken und zu opfern, ohne dass deren Name sogar bekannt wird, damit diese ihre Botschaft an andere Menschen weitergegeben wird. Wenn wir Muslime auf solch einem Level arbeiten würden, und das muss vernünftig gemacht werden, was wir oft tun ist, dass wenn wir dann mal großen emotionalen Schub haben, dann schreiben wir irgendwas auf und bringen das dann an den Mann, ungeachtet dessen, wer die Zielgruppe ist, was da geschrieben wurde, ob das überhaupt korrigiert ist, ob das den Kontext angemessen ist, ob das nützlich ist oder wäre vielleicht etwas anderes zu schreiben nützlicher. Ohne auf all das zu achten, denken wir, wir haben etwas gemacht und das ist gleich dann eher dem Auftreten oder Aufstampfen des Kindes als einer wohlgeordneten, disziplinierten Arbeit. Denkt nochmal dran, die Gläubigen sind wie eine festgefügte Mauer, nicht wie ein Haufen loser Steine. Ja, da muss es einen Unterschied geben und das muss also eine geplante, gemeinschaftliche Arbeit sein, wo verschiedene Menschen mit verschiedenen Talenten zusammenarbeiten und dann wird auch etwas kommen, dann werden auch Früchte entstehen. Allah hat das versprochen, das ist seine Arbeit und sie wird letztlich siegen. Die Frage ist nur, waren wir dabei oder waren wir nicht dabei oder waren wir sogar noch ein Hindernis auf diesem Weg? Allah bewahre uns davor. Nein, wir möchten auch zu denen gehören, die sagen können, wir waren die Helfer Allahs. Und das kann man auch nur hoffen, dass Allah dann einem gewährt, das zu sein. Nicht, dass man auch eine Behauptung macht, für die Allah dann einen tadeln wird. Ja, wie der Gesandte Allahs den Namen einer Sahabia geändert hat, weil sie Unschuldige quasi hieß oder die Fromme, die frei von Sünden ist. Und er sagte, nein, nennt sie nicht so, nennt sie nach ihrem richtigen Namen. فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ. Erklärt euch selbst nicht viel lauter. Und wenn Leute also so bereit sind, zu helfen, zu tun, zu opfern, dann kommt auch die Hilfe von Allah. Da stärkten wir diejenigen, die glaubten, gegen ihre Feinde. Und so bekamen sie die Oberhand. Surat al-Jumu'ah, der Freitag, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الملك القدوس العزيز الحكيم. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, ihn, den König, den Heiligen, den Allmächtigen und Allweisen. Allah benötigt nicht unsere gottesdienstlichen Handlungen, unsere Ibadah, unsere Lobpreisung, denn es preist Allah schon alles, was es überhaupt gibt in den Himmeln, auf der Erde, und er ist der König, der Heilige, der Allmächtige und Allweise. Er ist es, der unter den Schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen hat erstehen lassen, der ihnen seine Zeichen verliest, sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich zuvor im deutlichen Irrtum befanden. Also Allah hat einen Gesandten von ihnen, also einen Menschen, der auch noch aus ihrer Mitte war, ihre Sprache verstand und selber sprach, den sie von jeher schon kannten, der aus ihren eigenen Reihen war. Und was tut dieser Gesandte? Er verliest ihnen das Buch Allahs. Und das ist jetzt wichtig. Wir haben das schon, ich glaube, zweimal schon gelesen. Einmal in Surah Al-Baqarah und einmal in Surah Al-Imran. Diese Aufgabe, diese Art und Weise des Vorgehens des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Warum wurde er gesandt? Wie hat er diese Menschen um sich herum erzogen, die jeder einzelne von ihnen, die Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, jeder einzelne von ihnen ist wie ein Diamant. Und wie sind diese Menschen erzogen worden? Und genau das wird hier geschildert. Er verliest ihnen seine Zeichen, Allahs Zeichen, der Koran. Das muss erstmal verlesen werden. Und das muss eine Wirkung haben, nämlich welche? Er läutert sie, er reinigt sie. Sie müssen sich dadurch reinigen, die Herzen. Und wenn das Herz gereinigt wird, dann das Benehmen, das Verhalten, die Art und Weise des Vorgehens, alles wird dadurch geläutert und gereinigt. Und er lehrt sie was? Das Buch und die Weisheit. Das Buch, Koran, und die Weisheit, die Sunna, die Umsetzung des Korans ins Leben, die Art und Weise des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und was waren sie zuvor? Sie befanden sich zuvor ja im deutlichen Irrtum. Abu Bakr, radiallahu an, zum Beispiel, wäre nicht Abu Bakr geworden, wenn nicht der Islam ihn dazu gemacht hätte, oder wenn er den Islam als Rechtleitung nicht genommen hätte. Genauso Umar, radiallahu an, pflegte als Khalifa später, als Staatsoberhaupt zu weinen und gedachte der Zeit, als er noch ein einfacher Viehhirte war. Und diese Menschen wurden zu diesen großartigen Menschen, weil sie genau mit diesen vier Punkten erzogen worden waren, mit Verlesen der Ayat, mit Läuterung ihrer selbst, ihrer Herzen und mit der Lehre des Buches und der Weisheit der Sunna des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Das alles also muss gemacht werden, und das gilt für alle Zeiten, damit man Änderung bei den Menschen sehen kann. Und andere vor ihnen, die sich ihnen noch nicht angeschlossen haben, und er ist der Allmächtige und Allweise. Also andere, die noch vielleicht kommen, die Tabi'in zum Beispiel, die Folger nach der Generation der Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und wirklich alle, die sich so benehmen oder diese vier Punkte anwenden auf sich, um sich dadurch zu bessern, zu läutern, für all diese gilt das. Und das möchte ich auch nochmal kurz sagen, dieser Kurs, den ihr jetzt macht, bei diesem Institut Al-Huda, der ist genau auf diesen vier Punkten aufgebaut. Dieses ganze Institut, diese ganze Lehrinstitution ist genau darauf aufgebaut, die Ayat Allahs zu verlesen, sie zu lehren, ein Verständnis dafür zu ermöglichen und dadurch die Menschen, soweit es möglich ist, zu reinigen. Und das ist Allahs Huld, die er gewährt, wem er will, und Allah besitzt große Huld. Das Gleichnis derjenigen, denen die Tora auferlegt wurde, die sie aber hierauf doch nicht getragen haben, ist das eines Esels, der Bücher trägt. Schlimm ist das Gleichnis der Leute, die Allahs Zeichen für Lüge erklären, und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Das ist also das Beispiel, das Gleichnis dessen, der das Buch zwar erhält, aber sich dadurch dann doch nicht ändert. es so behandelt, es sich so benimmt, als ob er doch kein Buch bekommen hätte. Ja, das ist eine große Warnung auch für uns. Allah beschreibt hier einmal den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, seine Aufgabe und was er durch seine Aufgabe dann erreicht hat. Also allein nur seine erste Generation, die Menschen, die um ihn herum waren, die das Buch hörten, sich dadurch läuterten und es erlernten und dann diese Lehre an andere weitergaben und diese dann wieder an andere weitergaben. Einmal dieses und dann haben wir andere Leute, die das Buch auch bekommen. Die haben die gleiche Huld von Allah bekommen, aber aufgrund ihrer Mangel an Umsetzung ist das Ergebnis ein komplett anderes. Nämlich welches? Ein Esel. Ein Esel ist ein Esel, ist ein Symbol für Sturheit, für Dummheit auch oder für nicht sehr viel Klugheit, sagen wir es mal so. Und ein Esel, auf dessen Rücken aber viele Bücher getragen werden. Was nützt das dem Esel? Gar nichts. Es ändert ihn nicht im geringsten. Sag, o ihr, die dem Judentum angehört, wenn ihr behauptet, dass ihr Allahs Schützlinge unter Ausschluss der anderen Menschen seid, dann wünscht euch doch den Tod, wenn ihr wahrhaftig seid. Also wenn jemand weiß, dass er bei Allah was ganz Besonderes vorfinden wird, dass Allah ihn ganz besonders liebt, dann müsste er sich ja wünschen, dass er schon im Jenseits wäre. Das werden sie aber nicht tun, aber sie wünschen sich ihn niemals, wegen dessen, was ihre Hände vorausgeschickt haben und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Sag, gewiss, der Tod, vor dem ihr flieht, gewiss, er wird euch begegnen. Hierauf werdet ihr zu dem Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht und dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Also egal, wohin man flieht, der Tod ist eine solche Sache, vor der man überhaupt nicht fliehen kann. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, über den irgendjemand sagen kann, da kommt der Tod nicht hin. O, die ihr glaubt, wenn zum Gebet gerufen wird am Freitag, dann eilt zu Allahs Gedenken und lasst das Kaufgeschäft. Das ist besser für euch, wenn ihr wisst. Wenn das Gebet beendet ist, dann breitet euch im Land aus und trachtet nach etwas von Allahs Huld, also handelt und macht eure Geschäfte und gedenkt Allahs viel, auf dass es euch wohl ergehen möge. Also auch wenn man in Handlungen des Diesseits beschäftigt ist, arbeiten, handeln, Geschäfte machen, auch dann soll man Allahs gedenken, damit es einem wohl ergehen möge. Und wenn sie einen Handel oder eine Zerstreuung sehen, laufen sie dorthin auseinander und lassen dich stehen. Sag, was bei Allah ist, ist besser als Zerstreuung und als Handel. Und Allah ist der beste Versorger. Das war nämlich so, als einmal in Medina ein bisschen Knappheit an Nahrung war. Da kam dann die Karawane an in Medina und die hatte natürlich dann Ware mit sich, worunter auch Nahrung etc. war. Und sie kam dann mit ihren Handelswaren und gab solche bestimmte Töne von sich, dass alle Menschen in der Stadt erfuhren, dass die Karawane ist da. Gleich werden die Geschäfte losgehen. Und es war gerade das Jumu'ah-Gebet, das heißt, die Menschen waren versammelt zum Freitagsgebet. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hielt die Ansprache, die Khutbah des Freitagsgebets. Weil die Leute aber befürchteten, dass wenn sie jetzt nicht losgingen, dann würde die Ware oder die gute Ware schon weg sein, bis sie dann dorthin kommen würden. Und deswegen gingen sie weg, bis auf einige wenige, die beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam blieben. Und das wird genau in dieser Aya erwähnt. Sie gingen auseinander weg von dir und ließen dich stehen. Und Allah zürnte diesem Verhalten natürlich sehr und diese Ayat wurden offenbart. Und deswegen für uns alle, die jetzt nicht auch damals gelebt haben, für uns alle ist es sehr, sehr wichtig, die Adab von jeder gemeinschaftlichen Aktivität zu lernen, die Benimmformen, die Manieren, aber im Besonderen, wenn es um Ibadah geht, um gottesdienstliche Handlungen, das Freitagsgebet ist eine davon, da gibt es wirklich ganz eindeutige Hadithe und Aussagen des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, dass sogar derjenige, der sagt, zu jemandem sei still, der hat auch schon Unnützes geredet. Ja, aber genauso entsteht ja der Lärm, wenn jeder dem anderen sagt, sei du leise, sei still, komm hierhin, setz dich dahin, salam alaikum, wie geht's dir? Allein wenn nur jeder das sagt, dann ist schon solch ein Lärm, der die Khutbah dann nicht mehr hören lässt und die gehört auch zum gottesdienstlichen Handlung, die Khutbah sich anzuhören an diesem Tag und somit auch eine gewisse Ruhe, Disziplin auszustrahlen. In einer anderen Überlieferung heißt es sogar, dass Ibn Mas'ud radiallahu anh fragte Ubay bin Ka'b beim Jumu'ah-Gebet über eine Ayah, also über einen Vers. Wahrscheinlich war es so, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diese Ayah vielleicht in der Khutbah erwähnt hatte. Allah weiß am besten. Und Ubay bin Ka'b wandte seinen Kopf weg, sein Gesicht ab und antwortete ihm nicht. Und nach dem Gebet sagte er dann zu Ibn Mas'ud, dass dein Jumu'ah-Gebet wurde nicht erfüllt. Also mit anderen Worten, ist nicht akzeptiert, du hast es nicht richtig gebetet. Und als dann der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam darüber gefragt wurde, sagte er, Ubay hat die Wahrheit gesprochen, dein Jumu'ah-Gebet ist nicht vollfüllt. Ja, deswegen lernen wir also nochmal diese Strenge, was das sich benehmen, sich zurückhalten, das Schweigen angeht, gerade wenn eine Khutbah gehalten wird, wenn Koran verlesen wird, ist das sowieso schon ganz klar. die gesamten Majalis ul-Ilm, die gesamten Sitzungen und Zusammenkünfte, wo Wissen gelernt wird, erfordern einfach ein bestimmter Adab. Und wenn diese Disziplin gebrochen wird, dann wird das sehr schwer, auch für die Menschen, die zuhören möchten. Ja, also alle leiden dann darunter, nicht nur derjenige, der sein persönlicher Ibadah auch damit gemindert hat, sondern er belästigt auch andere damit. Allah möge uns davor bewahren und uns das richtige Benehmen eingeben. Suratul Munafiqun, die Heuchler, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie, wir bezeugen, dass du wahrlich Allahs Gesandter bist. Allah weiß, dass du fürwahr sein Gesandter bist, doch Allah bezeugt, dass die Heuchler wahrlich lügen. Wir bezeugen, du bist wirklich so und du bist wirklich das und dies. Jemand, der oft etwas sagen muss, weil seine Taten es nämlich leider nicht sagen und nicht zeigen, das ist schon halb ein Zeichen dafür, dass der nicht ganz ehrlich ist. Ja, weil dessen Taten für sie sprechen, der muss das auch nicht ständig bezeugen, bestätigen und aussprechen. Warum? Weil er schon beweist, indem er so handelt, dass er das glaubt. Wenn das jemand aber nicht tut, ja, wenn jemand zum Beispiel dir andauernd sagen muss, ich bin dein Freund, ich bin dein Freund, ich bin dir ehrlich zugetan, ich bin dir ehrlich zugetan, dass er das ständig sagen muss, das ist schon deutet auf eine Faulheit im Herzen hin, dass da ist irgendwas nicht in Ordnung. Warum muss er das andauernd sagen? Ja, jemand, dessen Taten für sich sprechen, der muss das nicht andauernd bezeugen. Und Allah sagt auch hier ganz offen, Allah kennt deren Herzen, Allah weiß, dass du sein Gesandter bist. Er braucht nicht die Bezeugungen, halbherzige Bezeugungen von irgendwelchen Menschen, sondern Allah weiß, du bist der Gesandte und ihre reinen Lippenbekenntnisse werden ihnen nichts nützen. In dieser Sura werden wir viel über die Eigenschaften der Munafiqin lernen und wir müssen wirklich uns vornehmen, jede einzelne dieser Eigenschaften in uns zu bekämpfen, zu reinigen, zu verbessern, mit anderen guten Eigenschaften zu ersetzen. Denn wie wir auch aus den authentischen Hadithen wissen, die Eigenschaften des Munafiq sind vier. Das sind so die Haupteigenschaften. Das heißt nicht, dass das ausschließlich alle Eigenschaften sind. Wie wir sehen im Koran, werden noch andere genannt. Aber das sind so die vier Basiskrankheiten. Wenn er spricht, dann lügt er. Wenn er was verspricht, dann bricht er sein Versprechen. Wenn ihm etwas anvertraut wird, bricht er das Vertrauen, veruntreut er die Amana. Und wenn er streitet, wird er maßlos. Verliert er komplett das Maß. Diese Eigenschaften, wer sie alle hat, der ist ein kompletter Munafiq. Und wer eine davon hat, der hat halt eine Eigenschaft eines Munafiq. Und wirklich kein Mensch ist ganz frei von Nifaq. Allah möge uns reinigen davon, Allah möge uns ganz davon befreien. Aber jeder von uns muss für sich auch fürchten, dass er eine dieser Eigenschaften hat. Und wir haben meistens auch mehrere dieser Eigenschaften. Allah möge uns davon bereinigen. Was tun sie noch? Sie haben sich ihre Eide zu einem Schutzschirm genommen und halten so von Allahs Weg ab. Gewiss, wie böse ist, was sie zu tun pflegen. Also wenn sie erstmal hier und da Lügen verbreiten und sich mit schlechten Menschen zusammentun gegen Islam und dann kam hier und da mal was raus, das hier, wie kann das sein, habt ihr das gesagt gegen den Gesandten, habt ihr gegen die Moschee gesprochen, habt ihr das alles gemacht, dann schwören sie und nehmen ihre Eide als Schutzschirm und sagen, bei Allah, wir haben so etwas niemals gemacht. Und damit verbreiten sie Unruhe in der islamischen Gesellschaft. Weil äußerlich gesehen waren das ganz normale Muslime, Teil der islamischen Gesellschaft. Und wir wissen alle, wie schwer das für den Iman manchmal zu ertragen ist. Und wir hoffen das Beste, dass nicht andere uns so ertragen müssen. Wie schwer das zu ertragen ist, wenn jemand äußerlich gesehen wirklich islamisch ist und dann aber so schlimme Sachen sagt über den Islam, über den Din, Zweifel äußert, Unzufriedenheit äußert, was auch immer, dann denkt man, okay, der weiß doch so viel, der hat doch gelernt, der betet auch so, wie ich bete, vielleicht ist doch was dran an dem, was er da sagt. Und so sehen wir, wie der Zweifel, wie eine Krankheit, wie ein Virus sich von Herz zu Herz dann weitergibt und die Krankheit sich wirklich die gesamte Gesellschaft dann ergreifen kann. Und so reden sie sich aus den Übeln dann wieder raus, mit ihren Eiden, mit ihren falschen Schwüren und machen so einen schlechten Namen für den ganzen Islam. Dies, weil sie zuerst gläubig gewesen, hierauf aber ungläubig geworden sind. Da wurden ihre Herzen versiegelt, so verstehen sie nicht. Das sind jetzt hier wirklich die kompletten Munafiqin, die komplett den Iman dann wieder verlassen haben, die Gelegenheit hatten, Iman im wahren Sinne zu akzeptieren, aber dann den Unglauben bevorzugt haben und wirklich alles taten, um den Glauben zu schaden. Das sind dann die, deren Herzen Allah versiegelt. Und wenn du sie siehst, gefällt dir ihr Äußeres? Also wie wirken sie? Ihr Äußeres ist sehr gepflegt, sie sind meistens auch sehr wohlhabend, was du an ihrer Kleidung, an ihrem Körperbau, an ihrer Gepflegtheit auch erkennst. Und wenn sie reden, hörst du ihren Worten zu. Also sie reden auch sehr sprachgewandt, können viel und sehr beeindruckend sprechen. Aber nützen sie dabei irgendjemanden? Ist das echt und ist das aufrichtig, was sie da alles tun? Nein, Allah sagt über sie, sie sind wie angelehnte Hölzer. Also Holz, welches vom Baum, von der Wurzel schon getrennt wurde, stellt euch so Holzscheite vor oder die einzelnen Baumstämme, die jetzt irgendwo angelehnt liegen, also auch noch nichts gebaut wurde damit, damit es irgendwas Nützliches wird, ein Gebäude, ein schützendes Dach. Nein, einfach angelehntes Holz, welches nicht mehr wachsen kann, keine Früchte mehr bringt, weil es ja von der Wurzel getrennt wurde. Erinnert euch nochmal, der Gläubige wird mit einem Baum verglichen. Was war das nochmal? Tu'ti ukulaha kullahinen. Ein Baum, welches die Früchte jederzeit bringt. Ein immer grüner Baum, der immer Früchte trägt. Dagegen ein abgeschnittenes, schon getrenntes Holz, welches noch nicht wenigstens zu einem Bau oder irgendetwas anderem Nützlichen benutzt wurde, sondern einfach nur an der Wand hängt, sieht gut aus, ist aber eigentlich nicht viel wert, bringt keinen großen Nutzen. Ja, und Munafiqin sind ja genau das. Die denken nur an sich. Der schmückt sich, will gut aussehen, ob er sich jetzt mit Titeln schmückt oder mit echtem Schmuck schmückt, aber auf jeden Fall will er auch halt gut wirken. Das Beeindrucken ist ihm sehr, sehr wichtig, darum bemüht er sich sehr. Aber wirklich nützen tut er keinem. Und solche Menschen sind wirklich, die können einem schaden. Allah bewahre, dass wir solchen Menschen gehören. Und von so dem Äußerlichen allein eines anderen Menschen soll man sich deswegen niemals beeindrucken lassen. Wo ist der Nutzen dieses Menschen? Ist er ehrlich? Ist er aufrichtig? Kann man ihm vertrauen? Kann man auf ihn zählen? Wenn er was verspricht, hält er sein Versprechen? Und all die anderen Dinge, die wir auch alle gerne um uns herum in den Menschen sehen möchten und wir leider oft, zu oft, nicht die Ersten sind, die diese Eigenschaften auch wirklich umsetzen. Wie sind sie noch? Sie meinen, jeder Schrei sei gegen sie. Ja, weil das Gewissen ist ja belastet. Sie wissen ja, dass sie was zu verbergen haben, weil sie ja nicht ehrlich sind. Deswegen müssen sie ja auch ständig bezeugen, dass ja, wir glauben und wir bezeugen, dass wir glauben. Sie meinen, jeder Schrei sei gegen sie. Sobald es so einen Lärm gibt, irgendjemanden sucht, jemand zur Verantwortung gezogen werden soll, dann denken sie direkt, das ist gegen mich. Warum? So wie der Verbrecher beim Einbruch jede Sirene für gegen ihn gerichtet hält, obwohl die Sirene vielleicht ganz woanders hingeht, weil er weiß, er hat etwas zu verbergen, er tut gerade etwas Schlechtes. Sie sind die wahren Feinde. So sieh dich vor ihnen vor, Allah bekämpfe sie, wie sie sich doch abwendig machen lassen. Also die nur wegen persönlichen Nutzen Muslime geworden sind, die nur ihren persönlichen Interessen folgen, deren äußerliche beeindruckende Erscheinung, deren Redegewandtheit, deren Schwüre und Treuebeschwörungen sollen dann einen nicht beeindrucken. Die Taten zählen. Die Taten zählen, das Verhalten zählt, wie jemand erscheint, das sollte nicht weiter wichtig sein. Und wenn zu ihnen gesagt wird, kommt her, damit Allahs Gesandter für euch um Vergebung bittet, drehen sie ihre Köpfe zur Seite. Dass wir sollen kommen, wir sollen zu Allahs Gesandten, damit er für uns um Verzeihung bittet. Also wir haben das nicht nötig und du siehst sie sich hochmütig abwenden. Gleich ist es in Bezug auf sie, ob du für sie um Vergebung bittest oder nicht bittest. Allah wird ihnen nicht vergeben. Gewiss, Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Sie sind es, die sagen, gib nicht aus für diejenigen, die bei Allahs Gesandten sind, bis sie von ihm weg auseinander und davongelaufen sind. Doch Allah gehören die Schatzkammern der Himmel und der Erde, aber die Heuchler verstehen nicht. Ja, weil sie dachten in ihrem, so wie man selber ist, denkt man auch meistens von den anderen Menschen, sie dachten, wenn die Menschen, die um den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam herum sind, nichts mehr bekommen, wenn ihr nichts mehr für sie ausgebt, dann werden die schon selber wieder verschwinden, weil das hätten sie selber nämlich genauso gemacht, wenn sie nichts bekommen, sind sie nicht lange mit dabei. Aber sie hatten vergessen und konnten sich vielleicht auch nicht vorstellen, dass diese Menschen, die aus Mekka ausgewandert waren und von anderen Orten auch mittlerweile, das ist ja in Medina, wird das offenbart, aus anderen Orten zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam gekommen waren, manche von ihnen wirklich nur in der Moschee lebten, die Ashabus Suffa, die Gefährten der Gebetsreihe, kann man sagen, also die Gefährten der Moschee, weil sie nur dort lebten für eine Zeit lang, weil sie keine andere Unterkunft hatten. Und die Bewohner von Medina pflegten dann für diese Menschen Spenden zu sammeln und den Spenden zukommen zu lassen, damit diese Menschen versorgt wären. Und über diese sagten also die Munafiqin, gebt doch nicht von eurem Besitz aus. Wenn ihr nichts ausgibt, werden die selber schon verschwinden. Und sie vergaßen also ganz, dass Allah doch der ist, der versorgt. Und dass Allah doch der ist, der Gefallen daran findet, wenn jemand sein Alles verlässt, um in der Nähe des Gesandten sallallahu alaihi wasallam die Religion zu erlernen, sich für die Religion vorzubereiten, sich für die Religion einzusetzen. Und wir wissen über die Ashabus Suffa, dass sie später große Positionen innerhalb des islamischen Reichs dann auch errungen, haben, wie Abu Huraira radiallahu anhu zum Beispiel, und das war eine zeitliche Prüfung, die Allah ihnen gab, ihnen und auch denen, die für sie spenden sollten. Und hier sieht man auch den ganz deutlichen Unterschied zwischen jemand, der nur seinen persönlichen Nutzen folgt, selbst in der Religion nur aktiv ist, weil es ihm persönlich nutzt, weil er dann mehr Freunde hat oder weil er dann mehr als Teil der Gesellschaft gilt, was auch immer. Und den Unterschied zu etwas tun, weil es einfach das Richtige ist. Ob es mir jetzt gerade persönlich nutzt oder nicht. Aber es ist das Richtige, es ist das Bessere und ich muss jetzt ein wenig aushalten. Ja, und nur diese Leute werden wirklich von Allah dann auch dementsprechend belohnt. Aber die Heuchler verstehen nicht. Sie sagen, wenn wir nach Al-Madinah zurückkehren, so wird ganz gewiss der Mächtigere den Niedrigeren aus ihr vertreiben. Doch Allah gehört die Macht und auch seinen Gesandten und den Gläubigen, aber die Heuchler wissen nicht. Diese Aya bezieht sich auf ein Ereignis, das bei der Ghazwa von Banu Mustalik passiert ist. Es gab Streit zwischen zwei Menschen, der geriet ein bisschen außer Rand und Band und der Führer der Munafiqin, ganz interessante Figur in der Geschichte, Abdullah bin Ubay, der als Führer der Munafiqin in die Geschichte eingegangen ist, der hat an einer Aussage gefällt und er sagte, dass wenn wir erstmal in Medina zurück sind, dann werden schon die Stärkeren, damit meinte er sich selber und seine Folger, die Niedrigeren, damit meinte er die Muslime, von dort schon vertreiben. Weil er war nämlich derjenige, der kurz bevor der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Medina gekommen war, war er drauf und dran, zum König quasi gemacht zu werden von den Bewohnern von Medina. Und das war etwas, was die ganze Zeit in seinem Herzen war. Er war also nicht aufrichtig zum Islam gekommen. Und solch eine ungehörige Aussage hat er dann also ausgesprochen. Und Allah offenbart hier, dass Allah hat mal erstmal gehört, was ihr da so sagt. Und vergesst nicht, die Macht gehört Allah und auch seinem Gesandten und den Gläubigen. Aber die Heuchler wissen nicht. O die ihr glaubt, nicht ablenken sollen euch, euer Besitz und eure Kinder von Allahs Gedenken. Diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer. Und gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben, bevor zu einem von euch der Tod kommt und er dann sagt, mein Herr, würdest du mich doch auf eine kurze Frist zurückstellen, also lass mich nochmal kurz zurückgehen, dann würde ich Almosen geben und zu den Rechtschaffenen gehören. Also Almosen geben und rechtschaffen sein, das wird hier zusammen erwähnt. Almosen geben ist es, was wir alle in unser Leben einbauen müssen, viel und oft Almosen zu geben, jeder so wie er kann. Allah wird aber keine Seele zurückstellen, wenn ihre Frist kommt. Und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Wenn der Tod einmal kommt, das ist das Gesetz Allahs, dann wird keiner Seele gestattet, dass sie noch einmal zurück darf. Deswegen diese Zeit, die wir jetzt haben. Und über das Morgen weiß keiner Bescheid, deswegen sogar über den Abend weiß keiner Bescheid. Eigentlich ist nur das bei uns, was wir gerade jetzt haben, und das soll genutzt werden.